der Weihnachtsmann kommt mit seinen Gaben. Bunte Lichter, Silberzier, Kind mit Krippe, Schaf und Stier, Zottelbär und Panthertier möcht ich gerne haben. Doch du weißt ja unseren Wunsch, kennst ja unsere Herzen, Kinder, Vater und Mama, auch sogar der Großpapa. Alle, alle sind wir da, warten dein mit Schmerzen. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben.